Meister. Hände ab, schiebe Haut, Meister. Ob Türkei oder Thailand, fliegen dich in deine Heimat. Gibst einen Fick auf diesen Staat, auf immer Wiedersehen. Heute ist nicht dein Tag, muss dich nie wiedersehen. Ich hab ne gelbe Weste an, fahr da mit meinem Verrat durch meine schöne Stadt, hast du grad Jalla gesagt. Oder oh, es tut mir aber leid, denn die Amtssprache ist Deutsch. Für dich nehm ich mir die Zeit, denn dein Flieger, der geht heute. Auf meinem Tannen nehm ich dich dann mit zum Gate. Mir egal, bist du bekifft oder bist du grad auf Age. Denn so wie du hier grad bist, hast du hier nichts mehr verloren. Nein, du bist kein echter Deutscher, bist du auch mal hier geboren. Hände ab, schiebe Haut, Meister. Ob Türkei oder Thailand, fliegen dich in deine Heimat. Gibst einen Fick auf diesen Staat, auf immer Wiedersehen. Heute ist nicht dein Tag, muss dich nie wiedersehen. 30 Grad, ich hab das Ticket da. Doch heute geht es in die Heimat, nicht nach Ibiza. Schluss mit Wohlfühlen, wir zahlen den Scheiß nicht mehr. Du kannst es wohlfühlen, wir zahlen den Preis nicht mehr. Schluss mit Walla, Schluss mit Shisha. Hier kommt der Standard, andere Liga. Denn wir schicken dich nach Hause, Digga. Ja, man, fang nicht an zu heulen. Abschiebe, Hauptmeister, im Begriff von Hart und Deutsch. Abschiebe, Hauptmeister, ob Türkei oder Thailand, fliegen dich in deine Heimat. Gibst einen Fick auf diesen Staat, auf immer Wiedersehen. Heute ist nicht dein Tag, muss dich nie wiedersehen. Ich hoffe dich, du hast deine Sachen schon gepackt. Dann bist du nur ein Harzer, ja, dann hole ich dich gleich noch ab. Koffer voll, Anatol, jeder weiß, das Maß ist voll. Wir sind diese deutsche Jugend, Scheitelkante, Anabol. Ich bin der Abschieber, Hauptmeister, zieh von Stadt zu Stadt. Verteil keine Anzeigen, ein Flugticket ist, was ich hier hab. Deshalb schicken wir dich straight in den nächsten Flieger. Endlich kriegen Dealer diesmal das, was sie so mies verdient haben. Abschiebe, Hauptmeister, Abschiebe, Hauptmeister. Abschiebe, Hauptmeister, Abschiebe, Hauptmeister. Hände ab, schiebe, Hauptmeister.